Vielleicht nehmt ihr Platz. Also, da müssen wir nicht so schreien. Hier ist noch viel Platz auf dem Sofa sogar. Ist super bequem, glaube ich, alles. Ich recorde hier. Nur mal passiert wie das. Okay, wir wollen heute über instandbesetzte Betriebe in Argentinien sprechen und auch ein bisschen, wie sich das vielleicht nach anderswohin übertragen lässt, vielleicht auch hierher, mal gucken. Erstmal zu uns beiden, mein Name ist Daniel Kuller, ich habe dieses Buch namens Sin Patron ins Deutsche übertragen, was es auch da drüben, wir haben noch zwei Exemplare zu verkaufen, gibt. Das habe ich aus der amerikanischen Version übertragen, weil so gut Spanisch kann ich nicht. Und mir hat Magi Lopez dabei geholfen, mit der ich auch mehrere Interviews in Buenos Aires in solchen Betrieben gemacht habe. Für die Aktualisierung, da kommen wir dann nachher noch zu. Ich mache sonst Musik und schreibe ziemlich viel und so. You wanna introduce yourself? Okay, if I don't want to, I have to anyway. I'm Maggie Lopez, I'm from Argentina. I work and live in the city of Buenos Aires, but I was born in a remote area called La Pampa, which I know you use as to describe nowhere, but nowhere is my town. Ja, ist Maggie Lopez, sie arbeitet und lebt in Buenos Aires, kommt aber eigentlich aus einer Region, aus der Provinz namens La Pampa und ist bewusst, dass man das hier als Synonym für nirgendwo benutzt, aber das ist ein Ort und da kommt sie her, tatsächlich. Ja, erstmal zum Überblick, was passieren soll, nächste reichliche Stunde ungefähr. Wir wollen erstmal kurz vorstellen, was diese Betriebe überhaupt sind, wie das eigentlich aussieht, auch mal so mit einem Beispiel, wie das organisiert ist ungefähr. Dann wird Magi darüber reden, wie die Situation in Argentinien eigentlich entstanden ist, in der plötzlich so viele solche Betriebe besetzt wurden, in dieser Weise übernommen wurden. Da geht es dann hauptsächlich um die Vorgeschichte zum Aufstand 2001 und wird sie auf Englisch machen, ich werde es übersetzen, hoffe, das funktioniert so alles für euch. Dann soll es darum gehen, wie sich die Regierung nach diesem Aufstand dazu verhalten hat zu den Betrieben. Das, glaube ich, ganz lehrreich ist, auch für andere solche Vorhaben. Und dann kommen wir zur gegenwärtigen Situation in Argentinien, die sehr traurig ist, sehr schlimm ist auf jeden Fall. Am Ende dann ganz kurz die Vorstellung dieser Übersetzung, dieses Buchs, dann vielleicht auch ein bisschen mit dem Ausblick auf hiesige Verhältnisse. Erstmal der Überblick, erstmal kurz dieses Phänomen. In Argentinien heißen die Betriebe Fabricas o Empresas Recuperadas. Das heißt, Rekuperation ist einfach nur wieder Instandnahme, einfach Instandsetzung. Besetzung kommt da gar nicht drin vor, ist wirklich erstmal nur, man macht das Ding wieder flott. Ich habe das übersetzt jetzt einfach mit Instandbesetzung, weil wir dieses schöne Wort haben aus der Hausbesetzergeschichte. Also Leerstand wird dann wieder instand besetzt. Passt, glaube ich, ganz gut. Es gibt in Argentinien derzeit ca. 300 solche Betriebe. Es ist unklar, wie viel genau, weil das seit 2 Jahren nicht mehr so genau gezählt wird. Kommen wir nachher auch noch zu, warum. Die Bandbreite ist von klassischem Industriebetrieb bis aber auch irgendwie Klinik oder Restaurant, also ist im Grunde eigentlich alles drin vertreten. Damit die unter diese Kategorie fallen, muss der Betrieb irgendwann mal bankrott gegangen sein, insolvent gewesen sein. In den allermeisten Fällen war das forcierter Bankrott, das heißt Ausschlachtung oder Subventionsabschöpfung oder dergleichen. Und dann hat die Belegschaft den Betrieb übernommen. Das heißt, die haben in der Regel eine Genossenschaft gegründet, eine Kooperative gegründet und im Rahmen des Insolvenzverfahrens das Ding übernommen. Die mussten es dazu am Anfang meistens erstmal besetzen, um zu verhindern, dass die Maschinen rausgeräumt werden. Dann aber auf jeden Fall diese Übernahme. Diese Betriebe sind in Argentinien sehr beliebt, sehr bekannt. Wissen alle, dass man das machen kann, wenn diese Gelegenheit entsteht. Das heißt, auch sobald die sichtbar werden, sobald die öffentlich wahrnehmbar werden, kann man da nicht mehr so einfach dran vorbeiregieren, dann muss man sich als Politik auch dazu verhalten. Weshalb also das auch immer die Hauptstrategie ist, sichtbar sein, wahrnehmbar sein. Derzeit ist auch diese Popularität so ein bisschen unter Beschuss, weil die Repression viel härter wird und das sorgt leider immer nicht unbedingt für mehr Solidarisierung überall. Den Betrieben hat man dann festgestellt, wenn man so einen Betrieb hat, kann man da auch noch andere Sachen betreiben. Einige Betriebe haben Schulen eingerichtet, in denen Leute, die aus dem Bildungssystem sonst schon rausgefallen sind oder davon sowieso nicht erfasst werden, trotzdem eine Schulbildung bekommen können. In dem Betrieb, den wir hier auf dem Bild sehen, IMPA in Buenos Aires, Aluminiumteilewerk, schon seit 1998 besetzt, also vermutlich die älteste noch existierende Recuperada, gibt es sogar eine Universität. Die haben es auch geschafft, diese Abschlüsse anerkannt zu bekommen, in einem jahrelangen Zehnkampf mit der Regierung natürlich dann immer. Das heißt, da werden auch reguläre Fächer vermittelt, aber es geht auch immer darum, den Leuten Selbstorganisationen mitzuvermitteln, also auch zu erklären, wie man sowas macht. Es gibt dann noch viele andere Infrastruktur, die damit dranhängt, auch je nachdem, wo das halt passiert ist. Teilweise Gesundheitsinfrastruktur, aber auch manchmal ein Radio oder also was sich da gerade machen lässt. Oft ist das einfach auch Kulturzentrum für die Gegend, für die Nachbarschaft. Teilweise einfach, weil das also als soziale Infrastruktur funktioniert, aber auch oft mit dem Hintergedanken, man braucht ja die Unterstützung der Leute drumherum, damit das halt weniger bedrohbar, erpressbar ist und macht das eben auch sichtbarer, wenn man sich halt sozusagen mit der Nachbarschaft da verbindet. Also das ist auch immer ganz wichtig, möglichst viele Leute zu mobilisieren, die das alle mit gut finden. Um die Produktion wieder anzufahren, musste in fast allen Betrieben so ein bisschen in die Trickkiste gegriffen werden. Das heißt, die Zulieferer haben dann meistens das boykottiert. Manchmal, weil sie unter Druck gesetzt wurden vom Alteigentümer, von Politik, was auch immer. Manchmal aber auch einfach, weil sie jetzt ihre eigene Belegschaft nicht auf dumme Gedanken bringen wollten, wenn sie mit so einer Recuperada handeln. Das heißt, man musste da auch so ein bisschen Hacking betreiben eigentlich fast, um das alles wieder zum Laufen zu kriegen. Hier haben wir das Beispiel der Textilfabrik Bruckmann in Buenos Aires, auch eine sehr bekannte Recuperada schon seit 2001, wo halt hauptsächlich so Näherinnen eigentlich ihren Betrieb übernommen haben. Und die Frau, die den Musterplotter ansteuert, hat dann halt festgestellt, sie braucht dafür aber so eine Patrone, die unerschwinglich teuer ist, einfach ein deutsches Patent auch nicht zu umgehen in irgendeiner Form. Und hat dann festgestellt, sie kann da aber auch einfach eine Kugelschreibermine reinstecken. Und das funktioniert auch, nicht genauso gut, man muss jetzt beim Schneiden ein bisschen genauer gucken, aber geht, läuft seitdem auf die Weise. Also das heißt, es gibt da sehr viel auch zu lernen für ähnliche Vorhaben. Vor den meisten Problemen stand man da vermutlich schon mal irgendwann, kann man sich viel abgucken. Das Beispiel, auf das ich kurz ein bisschen länger eingehen will, ist Fasimpata Sanon nach dem Original-Brandnamen. Ist erstmal natürlich interessant, was die größte dieser Recuperadas ist, nach wie vor mit 470 Mitgliedern ungefähr, aber auch deswegen interessant, weil halt dort viele Prinzipien sehr konsequent durchgesetzt sind intern. Also bei den meisten dieser Betriebe ist das so, dass sie halt nach innen sehr egalitär funktionieren. Das heißt, es kriegen alle Leute den gleichen Lohn, alle Mitglieder der Kooperative. Lohn in Anführungszeichen, was natürlich eigentlich der gleiche Anteil an der Gewinnausschüttung ist eine Genossenschaft halt. Und die haben auch dazu analoges Entscheidungssystem, dass also die Vollversammlung aller Mitglieder der Kooperative im Grunde alles entscheidet im Betrieb. Diese Vollversammlung kann von jedem einberufen werden, hat jeder das gleiche Rede- und Stimmrecht. Und die entscheiden halt das Budget, die diskutieren über die Spezialposten, die man halt braucht. Irgendwer muss Präsident der Kooperative sein, irgendwer muss Kassenwart sein und so weiter. Das wird aber alles von der Vollversammlung bestimmt und die können auch wieder abberufen werden. Und da werden auch dann aber ganz normal die Sachen vom Arbeitsablauf diskutiert, auch wenn es irgendwie, keine Ahnung, sexistischen Übergriff gab in dem Betrieb, dann wird das auch alles dort diskutiert. Das zusammen sorgt dafür, dass diese Betriebe dann sehr viel weniger erpressbar sind. Also es ist wirklich auch eher so eine praktische Sache, die man irgendwann gelernt hat. Wenn es noch einen Chef gibt, kann der halt relativ leicht über den Tisch gezogen werden oder bestochen werden oder bequatscht werden und kann dann auch den Leuten irgendwas darüber erzählen, wie die wirtschaftliche Lage angeblich ist. Das klappt, das geht dann hier alles nicht mehr, weil die wissen alle, wie die Zahlen aussehen, die wissen, wie es im Betrieb überall aussieht. Und ja, es ist einfach wirklich auch so eine Notwehrgeschichte, die sich dann erst so verselbstständigt hat. Diese beiden Prinzipien sind in fast all diesen Betrieben nach wie vor anzutreffen. Es gibt so einen Teil von so ein paar Dutzend Betrieben, die nicht so funktionieren. Da kommen wir nachher dazu, warum. Das war nicht ganz freiwillig. Was hier auch noch ist bei Sanon, was noch hinzukommt zu dieser egalitären Organisation, ist das Rotationsprinzip, das heißt, dass im Betrieb alle Tätigkeiten, die rotieren können, auch rotieren mit den Leuten. Es müssen alle mal das Klo putzen, es müssen alle mal in der Kantine stehen. Und das heißt auch, dass alle irgendwo an jedem Teil der Produktion mal beteiligt waren. Das heißt, die kennen auch die Produktionsabläufe besser, die wissen auch, was im Betrieb alles gemacht werden muss. Und das erhöht natürlich auch die Qualität der Entscheidung in der Vollversammlung, dass alle besser wissen, wie das alles aussieht. Hat natürlich seine Grenzen, auch in dem Betrieb. Es gibt dann die Leute, die im Labor die Materialprüfung machen. Das müssen Leute tun, die es gelernt haben. Das geht jetzt nicht einfach so zu rotieren. In anderen Betrieben war das auch aus solchen Gründen oft nicht so leicht umzuorganisieren. Gerade kleinere Betriebe mit fester Struktur, auch bei Bruckmann in dem Textilbetrieb, die Frauen an den Nähmaschinen sitzen immer noch an den Nähmaschinen, das ist nicht so ohne weiteres umzuorganisieren dort. Hilft hier aber auf jeden Fall auch dazu, diese Erpressbarkeit zu verringern, diesen egalitären, diese Organisationsform auszuweiten. Wir haben einen kleinen Ausschnitt aus einer Doku dabei, der in dieser Fabrik gedreht wurde. Aufnahmen sind bis 2008. Ich war 2013 dort, da sah es noch ungefähr genauso aus. Film ist insgesamt auch dringend zu empfehlen, sich das mal anzuschauen. Da ist sehr viel O-Ton drin von den Leuten, die es da gemacht haben, was die selber drüber sagen und auch mitkriegt. Die wissen sehr genau, wo sie da sind, was sie da tun. Ja, der Ausschnitt ist, die reden alle Spanisch, gibt aber englische Untertitel. Aber auf jeden Fall gibt es sowieso auch einfach mal die Impression davon. Und das ist im Wesentlichen jetzt einfach so die Anfangssequenz, wo es einfach so eine kleine Tour durch den Betrieb gibt, die sie früher gar nicht hätten machen dürfen. Also früher durfte man nicht allen Leuten zeigen, was man da tut, Betriebsgeheimnis und so weiter. Die zeigen jetzt gerne, was sie da machen. Chicos, me escuchan un ratito. Bienvenido a la fábrica, ahora vamos a hacer una recorrida. ¿Se van a portar bien? ¿Seguro? Bueno. Ven, hay un caminito blanco, vamos a ir todos caminando para allá. Y nadie va a soltar la soga. ¡Vamos para allá! Un día, cuando se abrieron cierran las puertas de la fábrica, llegan todos los telegramas, decidimos tomar la fábrica. Mucha tierra ahí, hermano. Mucha tierra y mucho barro. Adentro del molino se carga agua, tierra, arcilla, piedra. Y se empieza a mezclar. Todo se mezcla. Y otro día decidimos ingresar a la fábrica y poner la fábrica en producción. Esto grande, alto, alto, alto. Miren lo alto que es. Esto se llama atomizador. Comenzamos 260 compañeros, hoy somos 470, comenzamos con 20.000 metros de producción, hoy llegamos casi a los 400.000 metros de producción y en el camino lo hemos logrado, con muchísimo esfuerzo. La prensa va a sacar apretando fuerte este cuadrado de tierra. Esto, yo lo dejo caer acá, se parte. No la tienen muy fuerte porque por ahí la tierra salta y le entra en los ojos. ¿Sí? El gobierno de la provincia nos tiene amenazado. Hay muchos compañeros que tenemos amenaza de muerte. Hemos pedido de sacar dos familias de la provincia porque compañeras de esos compañeros que trabajan en la fábrica han sido secuestradas. Golpeadas, lastimadas. ¿Hace frío? ¿Hay mucho ruido? En la fábrica usamos esto. Es para ponérselo en los oídos. Y que el ruido no nos haga mal. Porque ahora nosotros estamos un ratito nomás acá. Y nos vamos. Los compañeros están 8 horas todos los días. Nosotros de alguna manera, como dirigentes, nos bancamos. Pero cuando tocan a la familia, es otra cosa. Bueno, a nosotros nos toca la familia y siguen las amenazas, Hola, papasón. Esa máquina se llaman decoradoras, que hacen el decorado y el dibujo de la placa. Y miren la diferencia que hay. Y eso no nos va a hacer dar un paso para atrás, al contrario. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Esto que está acá es el horno, y es muy largo. ¿Saben qué temperatura hay acá adentro? Llega casi a los 1200 grados. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el molino que había tierra? Bueno, esa tierra se convirtió en cerámico. Ahora intenten partir esta con la mano. No se puede. Ahora si ven para acá, baja la caja. Baja la caja, mira. Y se empuje y se guarda sola. ¿Y ese nombre qué es? Patio. Ustedes vinieron a Sanón. Pero si ustedes ven en la caja, dice otro nombre, Facimpat. Facimpat significa fábrica sin patrones. Porque la fábrica no tiene patrones. Lo manejamos todos los obreros. Ja, so sieht es da aus. Also wie gesagt, 2013 noch ganz ähnlich, da brauchten sie aber keine Ohrstöpsel mehr, weil sie die Maschinen alle schon ein bisschen leiser getunt haben. Also sowas kann man dann manchmal auch umorganisieren. Will kurz auf ein paar interessante Lernprozesse eingehen, die dazu beobachten. Das ist auch sonst in den Betrieben so, dass die sehr offen damit umgehen, dass sie einem durchaus auch erzählen, weil sie da am Anfang eigentlich ja bloß ihren Job nicht verlieren wollten, eigentlich bloß nicht wollten, dass der Betrieb zumacht und dann im Zuge dieser Auseinandersetzung danach sehr viel auch gelernt haben. Bei Sanon sind es ein paar spezifische Sachen. Zum einen, dass sie es geschafft haben, schon bevor sie den Betrieb übernommen haben, die lokale Sektion der Keramikgewerkschaft zu übernehmen. Das ist auch in Argentinien sehr ungewöhnlich, weil die gibt es auch so große quasi Staatsgewerkschaften wie hier, die eigentlich auch eher sowas verhindern sollen, was man dort also tatsächlich von vornherein schon als organisatorischen Rahmen umgehen konnte. Und hat man auch dieser Sektion neues Statut verpasst, wo halt viele der Prinzipien schon drin sind, sozusagen Rotation, Abberufung und so weiter, sodass das Ganze schon so einen Rahmen hatte, wo man dann auch die anderen instand besetzten Betriebe aus der Gegend, halt die anderen Keramikbetriebe dann drin aufnehmen konnte praktisch, kann das mal rumgeben. Die haben es dann auch geschafft, ihren Eigentümer tatsächlich in die Flucht zu streiken, also bevor der das tatsächlich fertig abwickeln konnte, auch das ist sehr offensiv für diese Anfangsphase, aber noch typisch. Danach war als wichtigere Unterstützungsinfrastruktur allerdings die trotzkistische Partei PTS relevant, wo also auch Aktivisten in dem Betrieb arbeiten. Man musste halt immer um diese Gewerkschaften drumherum, das heißt auch diese Parteien waren dann einfach die Ersatzinfrastruktur sozusagen. Und die konnten eben auch Sichtbarkeit erzeugen. Es sitzen einige Leute aus dem Betrieb im Regionalparlament vertreten, die dort können auch andere Kämpfe dort auf den Tisch bringen. Zweiter interessanter Lernprozess ist das Verhältnis zu den Piqueteros. Da kommen wir dann gleich noch zu, wo die herkommen, dass sozusagen die Erwerbslosenbewegung, die es dann auch gab ab den 90er Jahren, die einfach Straßenblockaden gemacht haben, weil die einfach keine Betriebe mehr zu besetzen hatten. Und am Anfang haben die Leute von Sanon gedacht, scheiße, wegen denen kommen wir immer zu spät zur Arbeit. Dann festgestellt, die sind in der gleichen Lage wie wir, die hatten bloß eben keinen Betrieb mehr zu besetzen, die Raffinerie ist schon zu in Cutralcó, die müssen jetzt halt die Straße blockieren. Dann hat man angefangen, wirklich auch die Piqueteros zu unterstützen, Benefizveranstaltungen für die gemacht und auch angefangen, einzelne von denen einzustellen. Das ist eine Sache, die man dann auch machen kann, wenn man so einen Betrieb hat. Gerade die Leute, die besonders viel Ärger haben, die sonst nirgendwo mehr einen Job finden würden, dann gezielt einzustellen. Danach hat man auch andere Leute aus solchen Erwägungen eingestellt. Ja, dann gibt es das Verhältnis zu den Mapuche, das sich auch grundlegend verändert hat, dadurch, dass sie am Anfang ihnen sehr geholfen haben. Die Mapuche sind die Nachfahren der Überlebenden des größten Völkermords in der modernen argentinischen Geschichte, der sogenannten Eroberung der Wüste in den 1870er Jahren. Das also praktisch das Staatsgründungsverbrechen der modernen argentinischen Nation, wo Argentinien von so circa 1,5 Millionen Quadratkilometer auf die heutigen knapp 3 Millionen ausgeweitet wurde, mit der erklärten Ansage, vorher die gesamte Urbevölkerung auszurotten, was man auch sehr weiträumig durchgezogen hat. Die Überlebenden leben heute in Reservaten sozusagen, die Nachfahren davon. Und eins ist in der Nähe dieses Betriebs, das heißt, als die Mapuche dort mitgekriegt haben, dass dieser Betrieb wieder anfahren soll, aber keine Rohmaterialien bekommt, einfach eben auch wieder boykottiert wurde von den Zulieferern, hat man denen einfach mehrere LKW-Ladungen Ton aus einem eigenen Tagebau rübergefahren, um damit die Produktion erstmal wieder gestartet werden konnte. Die Leute vom Betrieb haben gesagt, okay, sobald wir können, bezahlen wir euch das. Die Mapuche haben geantwortet, ist okay, ist für die Sache, ist gut so. Und dann hat man aber, als das alles ein bisschen besser lief, wieder so eine Reihe mit Kacheln produziert, mit Mapuche-Motiven, wo dann auch ein Teil des Verkaufserlöses an die Mapuche zurückgeflossen ist, kann ich auch mal rumgeben, also so sehen diese Kacheln aus, die sie da herstellen. Ja, und dann ist auch noch interessant die Frauenkommission im Betrieb. Das heißt, als man den Betrieb übernommen hat, stellte man auch erstmal fest, wie krass sexistisch der eigentlich organisiert war. War den Leuten vorher in ihren einzelnen Abteilungen gar nicht unbedingt so klar, dass eigentlich alle Frauen, die im Betrieb waren, eigentlich nur geputzt haben, nur in der Küche waren, eigentlich im Grunde keine Frau in der Produktion war. Dann hat man erstmal überhaupt angefangen, Frauen in die Produktion zu bringen. Die haben sich auch selber in so einem Ausschuss organisiert, der sich wiederum auch mit anderen Frauenausschüssen aus anderen solchen Betrieben zusammen konstituiert hat. Die treffen sich regelmäßig und so weiter. Also auch das eine Sache, die sich dann völlig verändert hat und die dadurch auch erst möglich war, dass man überhaupt mal über alles nachgedacht hat, wie es da im Betrieb aussieht. Also das ist auch in anderen Betrieben ähnlich anzutreffen. Das ließ sich auch nicht überall so ändern ohne weiteres. Diesen Anspruch gab es aber in vielen Betrieben, auch das Verhältnis eben zu anderen Bevölkerungsgruppen und so weiter ändert sich auf jeden Fall durch diese Perspektive, erstmal überhaupt darüber reden zu können, dann auch selber entscheiden zu können, wie es da aussieht. Ja, das erstmal so zu dem Rahmen, zu den Beispielen, wie das jetzt aussieht dort. Und jetzt übergebe ich an Magi für die Vorgeschichte, wie eigentlich diese Situation entstanden ist, in der es dann so viele solcher Besetzungen gab. So here we go. Those who likes economy is going to be great, and those who hate economy, you're going to have a bad time right now. Yeah, so also we're going to. Ja, wer auf Wirtschaft steht, hat jetzt einen guten Moment. Alle anderen, ja, also es ist jetzt einfach das Ökonomie. I don't know if you said that, but the highest peak of recuperadas was at the end of the 90s and beginning of the 2000s, and that was actually the most important crisis that Argentina has in the last 100 years. So we're going to try to understand why we had that crisis, and we're going to try to understand what was also not only the economic but also the political situation that led us into that crisis. Das heißt, diese erste Hauptwelle dieser Recuperadas geht Ende der 90er, Anfang der 2000er los. Und es geht jetzt eigentlich darum zu erklären, wie man an diesem Punkt in den 90ern gekommen ist, zu dieser eigentlich im Grunde schlimmsten Krise in den letzten 100 Jahren in Argentinien. So you do know that Argentina has a primary sector that is very important. We are exporting our meat here, and you can go to all the restaurants and see this Argentinian whatever shit meal for 26 euros, 30 euros, 32 euros. Okay, that comes from our country, and it actually shows that our main activity to be included in the international like trade market is selling our agro-produced products. Ja, also das, am wichtigsten ist in Argentinien einfach der Primärsektor, die Agrarwirtschaft, was man hier vermutlich einfach weiß, weil es hier das argentinische Rindfleisch zu kaufen gibt, auch durchaus sehr teuer im Restaurant, 26 Euro, solche Sachen. Ja, also das ist tatsächlich auch der dominierende Sektor der argentinischen Wirtschaft, die Landwirtschaft insgesamt, aber schon das als Fokusprodukt. So we did have a light industrialization. It was exactly after the Second World War, because as you already know, you managed to destroy half of the European world. So basically, we didn't have anywhere to import our industrial products, so we started to build them ourselves. But as the process of industrialization was weak and was actually interrupted by a coup d'etat, we couldn't develop the strong industry or the industry of industries, so we were always needing international products to be able to produce our own products. For example, chemicals, machinery, or big trucks, or elements like that. Cartridges. Yeah. Also es gab eine leichte Industrialisierung direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich so eine erste Boomphase. Das Ziel davon war tatsächlich auszunutzen, dass in Europa gerade alles am Boden lag, also einfach auch wegen Kriegsverwüstung und so weiter, man jetzt einfach die notwendigen Ausrüstungen einfach nicht mehr importieren konnte, überhaupt eine ganze Menge Industrieprodukte nicht mehr importieren konnte. Die Idee war jetzt einfach selber das herzustellen, in diese Bresche reinzugehen, aber dieser Prozess kam halt nicht wirklich zum Tragen, er wurde auch abgebrochen, weil dann dieser General Perón, der das angefangen hat, einfach weggeputscht wurde, ziemlich schnell. Das heißt, dieses Level von Selbstversorgung auf dem industriellen Level wurde halt gar nicht erreicht. Und so blieb die argentinische Wirtschaft abhängig von ausländischer Währung, um sozusagen so eine Sachen weiter einkaufen zu können. So he already introduced Perón, which I didn't yet, but it's okay. My translator go faster than I talk. You already told about Perón, right? I mentioned the name. Yeah, I'm sorry. Okay, this process was made under Peronismo. That's why our working class is totally connected with, until today, with this party. Perón was the president, he started this industrialization model, so he more or less built up Argentinian working class that didn't exist as that before. Also das heißt, ja, also das ist praktisch dann der Peronismo unter Perón, der da halt losgeht. Deswegen ist die Arbeiterklasse in Argentinien einfach auch peronistisch mehrheitlich, weil die Wahrnehmung ist, dass sozusagen unter seiner Regierung, unter seiner ersten Präsidentschaft überhaupt der Großteil der argentinischen Industrie überhaupt erst entstanden ist. So, the problem is for liberal politicians in Argentina, the best way to have our country into a very successful one is to move out the intervention of the state from the economy. So if we just open the borders for international products and leave the primary sector to export their products, we're going to be a very successful and rich country. Again, as they say, we were in the early 19th. So, das liberale Dogma war eben tatsächlich, den Markt aufzumachen, eben auch für ausländische Produkte zu öffnen, und entsprechend auch die staatliche Intervention in die Wirtschaft wieder zurückzudrängen, die ja eigentlich erst diese Industrialisierung ermöglicht hat. Ja, damit war praktisch aus dieser liberalen Richtung das eigentlich auch das Ziel, das wieder zurückzudrehen, um diesen Ursprungszustand herzustellen. Man sagte, da war die Wirtschaft erfolgreich, als die der Primärsektor einfach noch so exportieren konnte. So sind denn more or less 1920, Argentina has been divided into two different type of decisions, into two different type of governments. Those who think that we should industrialize, and those who think that we don't have to industrialize, but we have to leave the primary sector to produce and export. Ja, das heißt, dieses Schisma gibt seit den 20er Jahren eigentlich in Argentinien immer die politische Linie, die sagt, man muss industrialisieren, und die sagt, man muss eigentlich im Grunde den Primärsektor machen lassen, also einfach die exportieren lassen hauptsächlich. And I imagine you can more or less guess what the, for example, Germany wants Argentina to do, right? Germany doesn't want Argentina to develop industry. The US didn't want Argentina to develop industry. The International Monetary Fund didn't want Argentina to develop industry. So during the 90s, we have a president also from the Peronismo movement, Peronismo Party, who decided to follow all the suggestions from the International Monetary Fund. Probably one of the worst decisions in the Argentinian history for many centuries right now. So, also man kann sich vorstellen, was dann sozusagen von hier aus gesehen der Wunsch an die argentinische Wirtschaft ist. Deutschland will nicht, dass da Industrie entsteht, die USA wollen das auch nicht, der IWF will das nicht. Und in den 90ern gab es dann tatsächlich einen Präsidenten, der genau diesen Auflagen des IWF eigentlich sehr direkt gefolgt ist. Das war vermutlich eigentlich die katastrophalste Entscheidung überhaupt in der argentinischen Geschichte, Wirtschaftsgeschichte. So Argentina economy has a dollar problem or a euro problem, if you want to make it in current times, is that the sector that has euros and dollars is the sector that sells their products to the international community, which is the primary sector. But the sector who needs the dollars is the industrial one, because they need the dollars to buy machinery. So the state needs to intervene to tax the primary sector to be able to subsidy the industrial one. When the state doesn't do that, the industrial sector dies. Das heißt, das Problem ist die ganze Zeit, dass die Währung eigentlich in der Hand dieses Agrarsektors ist, dass, also die haben sozusagen die Währung, die Industrie bräuchte sie, die hat sie meistens nicht. Die Rolle des Staates ist in der Tat, das genau so umzuschieben, den Agrarsektor zu besteuern, um halt einfach Geld in die Industrie zu bringen. Ohne diese staatliche Unterstützung hat Industrie im Ganzen eigentlich keine Chance dort. Besides this dollar problem, as you can imagine, as we are so dollar or euro dependent, our currency, which is Argentinian peso, is totally destructible. It's a really weak currency, so we have constant and cyclical problems of inflation. Ja, die Währung ist halt auch super schwach und super schwankend. Das heißt, es gibt auch die ganze Zeit einfach riesige Inflationsprobleme damit. So this turns to the International Monetary Fund. International Monetary Fund say, okay, you have problems with inflation. What we are going to do is to agree that $1 cost one peso, one Argentinian peso. Really, no one knows why they decided to do that, but they actually decided to do that. So one peso was $1. That meant that every time Argentinian state was going to print one peso, needed $1 in the central bank to back up that, to support that. I don't know if it's clear. So die Haupt-IWF-Idee war dann halt zu sagen, ein argentinischer Peso ist ein Dollar, also praktisch diese Währung dann zu koppeln. Was in der Praxis aber auch hieß, für jeden argentinischen Peso, den die Regierung ausgeben, den die drucken wollte, brauchte sie halt einen US-Dollar als Deckung. Okay, so the other decision of the International Monetary Fund that Argentina followed was to open the border, so every product from everywhere could go into Argentina without paying taxes. That meant that, for example, Argentina textiles that needed to do this t-shirt, they were paying the cloth plus the machinery they brought from, for example, Germany, so the Argentinian t-shirts were going to be more expensive than the H&M one that were entering without paying any taxi. So, eine zweite Auflage des IWF war, den Markt zu öffnen, also vor allem eben für ausländische Produkte zu öffnen, was jetzt hieß, dass eben zum Beispiel die argentinische Textilindustrie, die halt nicht nur überhaupt die Produktion finanzieren musste, sondern auch erstmal diese ganzen Maschinen ja dann auch zum Teil wirklich auch aus Deutschland zum Beispiel kaufen musste, viel teurer produziert hat, damit nicht konkurrieren konnte, dann zum Beispiel eben mit H&M, die dann tatsächlich auf den Markt dort auch vorgestoßen sind mittlerweile. So even the food was cheaper if we bought it from Brazil, the neighbor country, because to, I don't know, with our cans, to be able to use our cans, we need to put a chemical inside it so the food doesn't get toxic. That we bought from Germany. So our food was produced in Argentina, but it was more expensive than the one we brought from Brazil. Ja, und sogar die Lebensmittel waren dann billiger, wenn man sie einfach aus Brasilien importiert hat. Man sozusagen für den Transport, für die Innenteile einfach chemische Verkleidung brauchte, um das, damit das nicht schlecht wird, damit das nicht verfällt da drin. Und diese Chemikalien waren aber einfach unbezahlbar teuer, musste man halt auch aus Deutschland importieren und dadurch waren wirklich auch sogar die Lebensmittel. As you can imagine, this actually made all the industries collapse and they had to close, right? So a really high peak of unemployment raised. And the next idea of the International Monetary Fund was to, as we needed dollars to print pesos, we need to increase our external debt because we needed dollars in our central bank to be able to print pesos. As we were not trustable, but by the same International Monetary Fund, they say Argentina is not a trustable country, they have this crisis all the time, we won't give them any more money except they sell their public companies. If they sell their public companies, we're going to trust them again and we're going to give them more money. So, das heißt, also erstmal diese Industriekonkurrenz hat erstmal schon riesige Arbeitslosigkeit bewirkt. Und dann gab es aber eben auch weiterhin diese Auflage eben mit dieser Währungsbindung. Argentinien war die ganze Zeit gezwungen, irgendwie an Dollar zu kommen, musste sich dafür auch verschulden im Ausland. Weshalb dann der IWF, von dem ja diese Idee eigentlich kam, irgendwann gesagt hat, die sind aber nicht mehr kreditwürdig. Sodass Argentinien dann wiederum gezwungen war, große Teile seines öffentlichen Eigentums zu verscherbeln, also auch so Staatsbetriebe und so weiter, um überhaupt noch an Dollar zu kommen, überhaupt noch als kreditwürdig überhaupt dazustehen. As we were very obedient during the 90s, I don't know why, we actually sold our companies completely to the international companies that wanted to buy them. And so after that, the International Monetary Fund decided to give us more money to open again the credit line. But we, in one moment, we couldn't continue getting more debt because we didn't have anything else to sell. We were like totally ruined, the economy was destroyed. So we started printing parallel currency. That meant that we were trading Argentinian peso with dollars. So we said, okay, we're going to print. But every federal state, it's called province in Argentina, started to print their own money because we really couldn't print any more pesos. So we had like 10 different types of money in 2001, for example. So, man ist dem wirklich sklavisch gefolgt, bis wirklich einfach nichts mehr zu verkaufen war. Und danach ging es dann wirklich damit weiter, einfach eine Parallelwährung auszugeben, weil man einfach seine offizielle Währung gar nicht mehr ausgeben konnte, die war nicht mehr gedeckt. Also hatten tatsächlich diese einzelnen Provinzen von Argentinien wirklich alle ihre eigene Ersatzwährung sozusagen ausgegeben. So there are three charts there. I'm going to explain only the second and the third. Forget about the first one. If 1998, you sum up, desempleo is unemployment, the second one, and the third one is an informal job. Informal job is really very precarious, horrible jobs. It's not really this startup thing, very cool, nothing at all. It's really horrible, precarious things like, I don't know, grabbing garbage and getting some things to sell somewhere. In 1998, if you add up unemployment and informal job, it was 51%. It meant that 51% of the population was or unemployed or with an informal job. So, wir haben jetzt hier unten diese Grafiken, jetzt einfach bloß noch die mittlere und die rechte. Also das eine ist Arbeitslosigkeit, das andere ist irreguläre Beschäftigung. Irreguläre Beschäftigung ist jetzt nicht irgendwas Cooles, irgendwelche Startups oder sowas, sondern es ist wirklich, die Leute klettern irgendwo in den Müll und holen sich da die Pappe raus oder löten sich da noch irgendwas raus. Das ist wirklich schlimme Jobs. Wenn man das zusammennimmt, war das dann 51%. Also 51% der erwerbsfähigen Bevölkerung war entweder arbeitslos oder in solchen Scheißjobs. So, after the privatization of all the public companies, we have the first wave of piqueteros. I think you already introduced piqueteros, as they couldn't strike anymore because they were kicked out of the companies after they were privatized. They started cutting the roots, especially those who were connected to the oil company, to the oil national company. So that was the first part, the first wave of piqueteros, but the second one was actually a consequence of this really big impoverishment process. Mm-hmm. They were like first, second or third generation of unemployed people. So, es gab dann halt diese ersten Protestbewegungen dagegen, also die erste Generation Piqueteros, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, die ging wirklich los, als diese Staatsbetriebe zugemacht wurden, die dann also tatsächlich einfach Straßenblockaden gemacht haben, Piquetes, diese Sperrzonen sozusagen, diese Sperrlinien aufgemacht haben. Und dann gab es aber auch eine zweite Welle, als wirklich insgesamt diese Arbeitslosigkeit auch wirklich so zu Massenverarmung geführt hat, weil da oft schon zweite Generationen Leute einfach keinen Job mehr hatten. Dann nahm das nochmal so eine zweite Welle Piqueteros an. No, that was too difficult. Okay. So, if we think about it, if I told you that in 1998, 51% of the people were unemployed or with informal jobs, we have to think that those companies that closed, workers there knew that their only way out of this was occupying this factory. Because if they didn't do that, they were going to be or unemployed or have a crappy job. This was only the only way they had. We don't have any insurance, any state protection to the workers, nothing like that. So they knew that the only way to continue working was occupying the factory. So, das heißt also, um 2000 rum ist das dann wirklich die Situation, dass Leuten eigentlich klar war, wenn Betriebe zugemacht wurden, entweder sie haben die besetzt oder sie waren das los und gehörten dann zu diesen 51%. Also das war wirklich einfach diese existenzielle Entscheidung an der Stelle für sie. So the situation didn't change 2001. In 1999, the president who decided all these great International Monetary Fund ideas couldn't run anymore as a president because he already had two periods as president. That's everything you get in Argentina. So another one came from the non-peronista party and said that everything was cool with the economy and he was not going to change anything about it. So we continue in 2001 with the dollar tied to the peso and we continue with the same model, nothing changed. In 1999 konnte dann dieser Präsident, dieser peronistische, nicht mehr weiter kandidieren, also er konnte nicht mehr wiedergewählt werden. Dann gab es zum ersten Mal wieder so einen nicht-peronistischen von der anderen Partei sozusagen, der hat aber trotzdem beschlossen, alles so weiterzumachen, all diese ganzen Ideen weiterzuführen, weiter Dollar-Peso-Bindung, weiter eigentlich das ganze Programm durchzuführen. So, as we didn't get any more international credits and we couldn't print any more pesos, they had a great idea that was called Corralito. Corralito is the corral is the place where you actually lock the cattle, the cows, right, the animals, so they don't run away. They did that with the bank accounts, so people couldn't access to the salary, to the money of their salary, to the money they have in their own bank accounts, except a small amount, because Argentina didn't have any more currency, and we couldn't get any more dollars to print more currency. So die Entscheidung, die dann aber neu getroffen wurde, war dieser Corralito. Corral ist das Gehege für Tiere, irgendwie vielleicht auch der Käfig im Endeffekt. Und es ging darum, die Bankkonten darin einzusperren. Das heißt, die Leute kamen nicht mehr an ihre eigenen Bankkonten ran oder nicht mehr vollständig, haben nur noch einen Teil davon rausziehen können, weil eben einfach nicht mehr genug Währung da war. Also man konnte einfach nicht mehr Währung ausgeben. This created a quick reaction from the middle class and middle low class that joined in that moment to the lower class that were already protesting since the very beginning of the 90s. So it was like a class alliance in that moment between middle and low class, especially also between workers and unemployed people that are always fighting, and like workers in Argentina have really a bad opinion about those who don't work. It's probably the same here, like those lazy people, they don't want to work, they are unemployed because they want to, blah, blah, blah. Ja, das heißt, jetzt hat dann plötzlich auch die Mittelklasse angefangen zu protestieren, also die jetzt einfach nicht mehr an ihre Bankkonten rankamen. Und das hat sich praktisch mit den Protesten, die vorher schon die ganze Zeit gelaufen waren, von den verärmteren Teil der Bevölkerung dann verbunden. Und da gab es tatsächlich vorübergehend sowas wie so eine Klassenallianz, die sonst eigentlich auch nicht in Argentinien üblich ist. Das heißt, dass sich einerseits die verschiedenen Einkommensgruppen, aber auch überhaupt die Leute mit Arbeit, mit denen ohne, verbunden haben. Sonst ist da genau diese Spaltung drin wie hier, dass man die auf die Arbeitslosen runterguckt und sagt, die sind eigentlich faul, die wollen gar nicht arbeiten und so weiter. Und in dem Moment führte das aber eigentlich eher so alles zusammen. So this alliance between these two classes managed to kick out 5 presidents in 1 week. So it was a kind of powerful one. And the motto was que se vayan todos. It is something like they should all go or you all go. It's Spanish, the only thing difficult about Spanish is verbs. And this type of verb is impossible to translate. Okay. Dieses Bündnis war dann so mächtig, dass man es geschafft hat, innerhalb von einer Woche 5 Präsidenten aus dem Amt zu jagen. Das ist vielleicht wirklich Weltrekord. Und das Motto dieser Proteste war Que se vayan todos, was im Wesentlichen heißt, wie die sollen alle weg. Also lässt sich nicht so direkt übersetzen, weil spanische Verben sind das einzige Schwierige an der Sprache, glaube ich, aber die sind echt... So of course the answer of the national state was a brutal repression. This was... Okay, this is not really only in 2001, actually the first wave of piqueteros, was also repressed, the second one was repressed, and this protest was repressed, and repression continues until now. There are people being shot with real ammunition. There's actually one kidnapped and disappeared kid 20 days ago. This is really the... Argentinian police is hard, is difficult. So, die Antwort des Staates war brutale Repression, das aber nicht bloß in der Situation so passiert, das gab es auch vorher schon, auch die Piqueteros wurde auch draufgehauen in beiden Generationen und das gibt es auch bis heute. Es gibt jetzt gerade erst wieder einen Fall eines Mapuche-Aktivisten. He was just supporting the Mapuche fighters. Ja, okay, aber also als Aktivisten, den sie haben verschwinden lassen, der tatsächlich jetzt auch schon wieder nicht mehr aufzufinden ist. Also die Repression dort ist hart und es werden auch oft Leute mit scharfen Munitionen angegriffen, erschossen. So, the president de la Rúa, the non-peronista one, who decided to continue with this economic, flew away. It means that he took an helicopter and flew away from the presidential house. And then we have 4 more. The problem is that we have a constitution, a written one, that says how we have to proceed when the president quit or die or whatever, a cephaly law. We ran out of options. We actually burned all the options we had. We had the president, the vice president, the president of the Congress, sorry, of the Senate, of the Congress, and the guy of the Supreme Court, who was the one who was supposed to get there, didn't accept the charge because he knew they were going to kick him out. So, yeah, wait, I finished this idea and then you translate the whole thing. So, Peronismo, which was the most important, until today, the most important party in my country, decided to, between the leaders, using one article of the Constitution, they decided to vote for a president, let's say, in the meantime, until they could calm down people and call to elections, because they didn't want to call to elections when people were so active on the streets. Das heißt, de la Rúa, der Präsident in dem Moment, der wurde dann erstmal ausgeflogen, wirklich mit dem Helikopter aus dem Präsidentenpalast rausgeflogen. Danach hat man tatsächlich alle verfassungsmäßigen Möglichkeiten ausgeschöpft, noch einen Nachfolger einzusetzen. Also dann war es der Vizepräsident, dann irgendwie der Vorsitzende vom Senat, vom Kongress und der oberste Richter vom obersten Gerichtshof, der hat das dann gar nicht mehr angenommen, weil der wusste, dass jetzt Quark. Dann haben sich genau diese Peronisten wieder zusammengesetzt, die einfach immer noch die mächtigste politische Organisation sind in Argentinien und einfach beschlossen, auf der Grundlage einer Verfassungsmöglichkeit jetzt einfach so einen Übergangspräsidenten einzusetzen. So, Peronismo got together, they voted, it was constitutional, it was not illegal, it was actually completely legal. They voted to put as a president Duhalde. Duhalde was a leader from the Peronista party in the province of Buenos Aires, which is the most populated, the most poor, the most, let's say, activate, and the one that most recuperadas had too. So, man hat sich dann in dieser peronistischen Zusammenkunft dann entschieden, sozusagen durchaus ganz legal, noch mit einem Verfassungsartikel, der das erlaubt hat, Duhalde zu diesem Übergangspräsidenten zu machen. Duhalde ist aus der Provinz Buenos Aires, aus dem Umland von Buenos Aires, wo einerseits die meisten Leute wohnen, wo auch einfach die Armut am krassesten ist und wo auch die Leute am meisten politisch aktiv sind, aber einfach trotzdem, wo auch die meisten dieser instand besetzten Betriebe gerade entstanden waren. He ruled for 2 years. He actually finished the period that the first president, the one who flew away, should have finished. And he did that using a system that is called like planes y palos. Planes mean like social assistance, and palo is the stick used to punch other people. So that was like social assistance to those who supported him, and repression to those who didn't. So, und Duhalde hat dann sozusagen die theoretische restliche Amtszeit von de la Rúa einfach noch so abregiert, noch so bis 2003. Und sein Konzept lief unter der Überschrift Planes y Palos, was im Grunde eigentlich heißt, die Leute, die sich auf irgendwelche Sozialpläne, irgendwelche Sozialhilfegeschichten einlassen, die werden in Ruhe gelassen, und die anderen, die weiter protestieren, die kriegen wir weiter den Knüppel. Also Palos sind die Knüppel. He managed to calm down the society a little bit with this strategy, and in 2003 we had again real elections, and we voted for a real president. Ja, und das hat die Situation aber insgesamt durchaus beruhigt sozusagen, dann diese Maßnahmen, und dann gab es 2003 Wahlen, und dann gab es wieder so einen richtigen Präsidenten sozusagen. So I want to see now a small piece of a documentary. The director is called Pino Solanas, is an Argentinian director. The documentary is called La Dignidad de los Nadies. It means something like the dignity of the no ones, like those that are no one. And it's based on 2001, and it's made with original footage. So the idea is to see how the fight was during that hardcore December 2001, where there were like 1 month and a half of rallies, of parades and demonstrations and manifestations around the whole country. So, wir sehen jetzt noch einen kurzen Filmausschnitt aus dieser Zeit, aus dieser Doku de los Navies, also die Würde der Niemande im Grunde, die auch mit Originalaufnahmen erstellt wurde. Wir sehen jetzt genau dieses Jahresende, diesen Moment, wo dann die Präsidenten aus dem Amt gejagt werden. Und ich muss das kurz mal raussuchen. Das ist mal so eine Impression. Also ist alles auf Spanisch, aber ist, glaube ich, verständlich eigentlich trotzdem. Das sind jetzt, werden jetzt nicht mehr alle gezeigt, also an einige erinnert man sich ja gar nicht mehr, die waren zu kurz dran. They don't even show all of them. Oh, no, so, yeah. Not there, no. No soy ni siquiera candidato. Es fundamental que el presidente tenga legitimidad popular. Y feliz año nuevo. Tengo otros candidatos inspectores. Das Duhalde. Diese hässliche Fratze ist Duhalde, genau so. Der sieht auch wirklich genauso aus wie Planes y Palos, wie man sich das vorstellt. I love that documentary. I really suggest you to watch it. It's very good. The whole thing is very good. Ja, dringend empfohlen, sich das auch mal ganz anzuschauen. Yeah, he saw it in the subtitles. Yeah. I assume there are always also German subtitles, because it's very famous. Kriegt das schon hin. So, when so Duhalde was able to go to elections because people was already calmed down, right? This mass of people protesting calmed finally. Another Peronista candidate won, as we all supposed that was going to happen. And this Peronista, who you can see there at the picture, he is and his wife ruled the country for 12 years, right? Until recently, until 2015. So, das heißt, es kam dann zu diesen Wahlen 2003. Es hat auch wieder peronistischer Kandidat gewonnen. Also sieht man rechts unten die Kirchners, die dann zusammen für 12 Jahre eigentlich die Regierung gestellt haben. So Kirchner, which is a German last name, and we all zusammen nacheinander, sorry. We all pronounce it wrong. So for you probably it's another name, but for us it's Kirchner. So I don't know how it is in German actually. So Kirchner, you can laugh at every time I say it. Decided to. It's okay. Okay. Decided to continue with this idea of planes y palos. We can put it that way. But they took very important decisions. First of all, between these five presidents that you don't even see there because they were totally insignificant, two of them took very important decisions. One decided to declare default. The one you saw there that was saying something in front of the chamber and everyone stood up, that's saying we are not going to pay the external debt anymore, we are totally broke, this is gone. That was a very important decision because at least we stopped getting more debt and stop trying to convince them that they could get more debt. And the other one was to anti-peso and dollar. So we, let's say, sincere that peso was not $1 anymore. So, das heißt, die haben schon einfach diese Planes y Palos Politik fortgesetzt ab da, aber es waren vorher noch zwei wichtige Entscheidungen gefallen, auch diese Präsidenten, die noch ganz kurz dran waren. Einer, das haben wir im Video gesehen, vielleicht habt ihr das schon mitgekriegt, hat dann einfach erstmal den Staatsbankrott erklärt, hat erstmal gesagt, Argentinien kann seine Auslandsschulden einfach nicht mehr bedienen, geht einfach nicht. Und dann gab es auch schon die Entscheidung vor Kirchner, einfach diese Dollar-Peso-Bindung endlich aufzuheben. So when Kirchner came to power, economy was a little bit better because we were at least not stuck in any more peso and dollar and we were not getting any more external debt. So the economic decision was to control the borders again, so Argentinian industry didn't have to compete anymore with international products, so Argentinian industry started developing lightly again. And they also took very important decisions regarding human rights. Ja, also das heißt, die Lage hatte sich dann dadurch schon so ein bisschen wirtschaftlich entspannt. Und dann haben die Kirchner sozusagen noch hinzugefügt, jetzt eben auch diese Grenzöffnung für ausländische Produkte wieder rückgängig zu machen. Das heißt, dass die eigene Industrie nicht mehr mit denen konkurrieren muss. Und auch das hat so einen leichten Industrialisierungsschub verursacht schon mal. So they also took these decisions about human rights. During the dictatorship in Argentina in the 70s, 30,000 people were killed and kidnapped by the military coup. And in the 90s, the president that followed the recommendations of the International Monetary Fund also said that he was very sorry, he was going to forgive all the things that militaries did. So what Kirchner did when he came to power in 2003 was to say, we don't forget, we're going to punish those militaries who actually committed crimes against population. So that's how he actually managed to, in a way, cooptate the human rights movement. So, was sie aber gemacht haben, war einfach sich so auf Menschenrechtsgebiet zu engagieren. Das heißt, hauptsächlich ging es um die Verbrechen der Militärdiktatur ab 76 in Argentinien, die 30.000 Leute hat verschwinden lassen, unter anderem in den 90ern war für die eigentlich eher so eine Art Amnestie ausgerufen worden von dem Präsidenten. Also der wollte hat den einfach vergeben sozusagen. Und als Kirchner an die Macht kam, hat er sofort erstmal erklärt, das wird alles wieder aufgerollt, es gibt kein Vergeben, kein Vergessen. Diese Prozesse werden alle wieder eröffnet. Und damit hat man aber eben auch so ein bisschen diese Menschenrechtsbewegung auf seine Seite bekommen, die relativ stark war vorher schon. They reopened the research. Okay. They reopened the research council, they increased the investment in education and health, and they started a new plan that is called universal income per kid, that it's a special low amount of money for all the families with kids. So, die haben halt diese etwas gewachsenen Staatsmittel dann benutzt, um einerseits Forschung, aber auch generell Bildung, Gesundheitswesen wieder so ein bisschen zu unterstützen staatlich und auch so eine Art Kindergeld eingeführt, aber schon alles sehr niedrigschwellig. Also erstmal so es gab wieder Mittel zu verteilen so. And they were especially good with the Peronist unions, which are the most important in Argentina because of how I told you that Peronism was the creator of the workers' movement. But they were especially, let's say, they persecuted especially two independent unions, those who were not involved with Peronismo, and also people living in shanty towns, which are called villas in Argentina. Villeros is the people who live in this like very poor favelas area, and indigenous people, population. So, also einerseits hat man sich mit den Großgewerkschaften, mit diesen peronistischen Gewerkschaften natürlich gut gestellt. Die waren auch eher auf der eigenen Seite. Also die großen Gewerkschaftsverbände sind halt diese peronistischen, die auch auf diese Zeit zurückgehen. Gleichzeitig gab es aber halt eher Repressionen gegen die unabhängigen Gewerkschaften, die nicht mitgespielt haben, aber auch gegen Leute, die sich in den Elendsvierteln organisiert haben, also die Vichas heißen in Argentinien, und auch gegen die Ureinwohnerbewegung, die es gab. Und das war halt einfach genau diese Aufteilung, also alles, was nicht so sichtbar war, alles, was nicht mitgespielt hat, hat weiter die Repression abbekommen. Gleichzeitig hat man aber diese größeren sozialen Bewegungen eben auch relativ geschickt übernommen und unterwandert, wenn man so will. Das heißt, da wurde eine Strategie angewandt, die habe ich Entrismus von oben genannt, weil es ist im Grunde das, was Trotzkisten eigentlich sonst immer von unten versuchen, meistens ja auch nicht hinkriegen, aber mit Staat dahinter geht das dann besser. Das heißt, die haben dann überall so eine K-Fraktion aufgemacht, die Kirchner-Fraktion, die dann halt einfach alle Mittel bekommen hat, alle Verbindungen hatte und so weiter, auf die Art nach und nach alles übernehmen konnte. Oft wurde auch ein bisschen mit Drohung, Erpressung nachgeholfen. Die ersten, die man übernommen hat, waren die Piqueteros, also auch gerade diese zweite Generation, die halt besonders verarmt war, die dann eben auch leicht zu kaufen war, die einfach mit einfachen Sozialprojekten Posten relativ leicht abzuspeisen waren zum Teil. Und das ging dann aber durch diese ganzen sozialen Bewegungen durch, dass eigentlich fast die gesamte argentinische Linke, bis auf wenige Ausnahmen, irgendwann von denen im Laufe der Zeit übernommen wurde, bis hin zum Schluss zur LGBT-Bewegung, die vorher doch gar nicht so groß war, die auch von den Kirchneristen eigentlich erst so mobilisiert worden war, die sie dann zum Schluss aber eben auch zu ihrem Anhängsel gemacht haben. Generell hat man versucht, einfach Sachen zu machen, die auf dem Papier gut ausgesehen haben, die Leute erstmal ruhig gestellt haben, wo dann aber oft auch schon die, meinetwegen die Mittel für das Sozialprojekt, was man da eingerichtet hat, wo die Piqueteros dann endlich mal einen Posten hatten, das Geld kam aber nie an. Also die mussten das dann irgendwie so improvisieren, was auch immer. Ganz viele Sachen, die einfach eher so auf der Ebene von Gesetzesänderungen waren. Genauso hat man sich auch zu diesen instand besetzten Betrieben verhalten, von denen es nach dieser ersten Welle eben durchaus auch schon mehrere Dutzend gab. Einerseits wurde so getan, als würde man die gut finden, unterstützen, hat auch teilweise Wahlkampf damit gemacht, weil die eben super populär waren in dem Moment. Das war halt was, was die Leute gemacht haben, um ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Auf der anderen Seite wurde aber von Anfang an auch immer Druck auf die ausgeübt. Man hat irgendwie versucht, die auch unter Kontrolle zu kriegen, sie zum Anhängsel der Regierung zu machen. Das heißt, die Idee war da doch wieder Hierarchien durchzusetzen, einen Chef zu haben, der das dann sozusagen für die Regierung organisiert, und dass man dann so eine Art selbstorganisierten Billiglohnsektor hat, wo die Leute freiwillig einfach zu Scheißkonditionen genau das machen, was die Regierung von ihnen will. Die Druckmittel waren hauptsächlich erstmal die rechtliche Erpressung, einfach die mussten ja alle irgendwann ihre Betriebe mal besetzen noch am Anfang. Das ist erstmal auch in Argentinien dann Friedensbruch und hat gesagt, okay, ihr geht straffrei aus, wenn ihr folgende Auflagen erfüllt. Und die andere Erpressungszusammenhang ist einfach der ökonomische, das heißt, diese Betriebe haben einfach keine Subventionen bekommen, also auch nicht die, die die gesamte argentinische Industrie ja kriegt die ganze Zeit, weil die sonst gar nicht überlebensfähig wäre, das meiste davon. Da ist eigentlich fast kaum was geflossen, außer so ein paar symbolischen Zahlungen, was zusammen auch mit dem Kreditboykott, den es außerdem von den Banken gab, die krass unter Druck gesetzt hat, auch viele Betriebe es heute wirklich krass betrifft. Und das hat dazu geführt, dass ein paar Dutzend der Betriebe sich auf diese Erpressung sozusagen auch einlassen mussten. Man hat auf dem Papier das Insolvenzrecht dann verändert, das sah auch so aus, wie es jetzt ein bisschen freundlicher für diese Betriebe, das heißt, die Belegschaft hatte dann im Rahmen dieses Insolvenzverfahrens Vorkaufsrecht in der Gläubigerversammlung vor allen anderen. Das klingt gut, praktisch ist es aber bis heute keiner Belegschaft gelungen, den Betrieb zu kaufen, weil irgendwie muss man dieses Geld ja aufbringen und ohne Kredite und Subventionen, wie soll das halt gehen? Da hätte eine richtige linke Regierung halt mal einspringen können an der Stelle, ist nicht einmal passiert. Man hat einen parallelen Dachverband aufgemacht zu dem, den es schon gab, wo im Grunde genau diese erpressten Betriebe dann praktisch drin zusammengefasst wurden und angeführt von dem Anwalt Luis Caro, der hatte am Anfang so ein paar Betrieben durchaus geholfen, denen die Enteignungsgesetze formuliert und sowas, aber irgendwann war er eben auch wieder eher auf der Seite der Kirchneristen tätig. Und in einigen Fällen ging das sogar so weit, dass man sogar die Ausschlachtung einfach fortgeführt hat, also die aufgeblickten Teile des Betriebshauses einfach rausgeschmissen wurden und man einfach weiter genau den Betrieb so auseinandergenommen hat, wie es gedacht war. Also nicht in den meisten Fällen, aber auch das ist vorgekommen. Also ganz genau diese Strategie von so tun, als wäre man auf deren Seite, sie aber im Grunde eigentlich die ganze Zeit an die Wand drücken. Ist eigentlich erstaunlich, dass die meisten Betriebe trotzdem so organisiert geblieben sind, was einfach auch zeigt, dass diese egalitäre Organisationsform wirklich diese Erpressbarkeit verringert. Also das war schon genau diese Lektion daraus. Also ein bisschen in die Gegenwart springen. Es gibt sozusagen dann seit dieser ersten Welle gab es auch nochmal mehrere weitere Besetzungswellen, aber eigentlich dann schon eher immer so Einzelfälle über die Zeit, also so in Massen ist es nicht mehr passiert. Dafür haben sich aber auch die Vorgänge bis 2015 eigentlich eher entspannt, das heißt an vielen Stellen gab es gar nicht mehr diese militanten Auseinandersetzungen, es musste gar nicht mehr unbedingt besetzt werden, weil man schon wusste, wie es geht, weil es diese Unterstützungsinfrastruktur schon gab. Bei dem Betrieb, den wir hier rechts oben, Mardi Gras, deren selbstgedruckte Broschüre mal sehen, da ging es von einem Tag auf den anderen, das war fast eine nahtlose Übergabe eigentlich eher. Anderswo hat man es geschafft, einfach das im Ort zur Abstimmung zu stellen, einfach festgestellt, die Leute im Ort sind alle dafür, kann man dann auch nicht mehr so ohne weiteres mit Repression gegen vorgehen danach. Nicht bloß bei Mardi Gras, auch bei anderen Betrieben war dann halt eine sehr wichtige Unterstützungsinfrastruktur, diese neue Linksfront, die es gab, die sich aus diesen drei größten trotzkistischen Parteien in Argentinien zusammensetzt, wo auch die PTS, die vorhin schon mal aufgetaucht ist, drin ist. Also die sind entstanden, als die Kirchneristen versucht haben zu verhindern, dass diese einzige noch nicht unterwanderte linke Konkurrenz sozusagen ins Parlament kommt. Hat also das Wahlrecht so verändert, dass die es gerade so nicht schaffen. Und dann ist was passiert, was vielleicht noch nie passiert ist, diese trotzkistischen Parteien haben sich zusammengetan. Und auf die Weise sind sie wirklich recht erfolgreich. Ist allgemein bekannt, das sind die Linken, die nicht von den Kirchneristen unterwandert wurden, die wirklich diese Kämpfe unterstützen, die Anwälte haben, die das öffentlich machen können, die mittlerweile vier Abgeordnete im Parlament haben, die auch bei den aktuellen Wahlen es vermutlich schaffen werden, das vielleicht sogar noch auszubauen. Also hier unten sieht man mal, wie so eine Versammlung von denen aussieht. Das sind wirklich 20.000 Leute in so einem Stadion. Das ist ziemlich imposant. Das ist auch wirklich eine revolutionäre Organisation, die wirklich sagt, wir wollen den Staat übernehmen, wir wollen die Lohnarbeit abschaffen. Das ist wirklich so mit diesem Wahlkampf Ansagen auch dazu. 2015 gab es dann die Präsidentschaftswahlen, wo die Kirchneristen erstmal abgewählt wurden, wo es den neuen Präsidenten Maxi dann gab. Wir haben hier eine Karikatur aus der praktisch der argentinischen Titanic, Revista Barcelona, das ist auch so eine Satirezeitung, die es überall gibt, die alle kennen, die auch ziemlich linksradikal ist. Da sieht man halt den kirchneristischen Kandidaten, den peronistischen Kandidaten Scioli da links stehen und rechts hat man so einen Arbeiter mit einem blauen Auge und Scioli sagt halt, meine Liebe kommt zurück, ich liebe dich, ich brauche dich, es wird alles anders, ich habe mich geändert und unten drunter steht halt der Peronismus, der prügelnde Ehemann der Arbeiterklasse. Das ist schon ungefähr diese Wahrnehmung, scheiße, irgendwie kriegen sie es immer wieder hin, obwohl man weiß, was passiert. Ja, rechts oben ist aus dieser Simpsons-Folge, wo sie die Wahl zwischen Kang und Kodos haben, zwischen den Außerirdischen und Homer sagt, ich war es nicht, ich habe für den dritten Kandidaten gestimmt, hier ist es dann, ich habe für Del Caño gestimmt, den Kandidaten der FIT. Ja, und rechts unten, das ist dann noch die Wahrnehmung unmittelbar nach diesem Wahlerfolg der anderen, dass man aus militanter Sicht gesagt hat, ja, wer die Bullen schickt, ist aber auch egal. Also ob das jetzt die K-Repression ist oder die Pro von den Maxi-Leuten, die es vorher auch schon gab, der war schon jahrelang zum Beispiel Bürgermeister in Buenos Aires selbst, oder ob sie auch manchmal schon zusammengekommen sind, das war auch als Repressionsmaßnahmen oft schon gemeinsam organisiert, das spielt ja eigentlich keine Rolle. Das stellte sich dann als zu optimistisch heraus. Es ist tatsächlich viel krasser geworden seitdem. So, Macri won the election. He is ruling the country with a coalition called Cambiemos. It means something like let's change. It's plural, we change thing in Spanish. Yeah, it's more like change. That would be the literal translation. They changed. Actually, they changed the government. Now it's a non-Peronist one. That I give them that. and they are back, we are back into really extreme neoliberalism. It's very similar to what I explained about the 90s. I told you that we were jumping from one president who supports light industrialization to the other one that supports no industrialization at all. Well, we are in that part of the cycle. And do you want to talk about that? Yeah, also Macri hat dann die Wahl gewonnen. Das also ist jetzt praktisch wirklich so eine Zeitreise zurück in die 90er, in diese klassische neoliberale Geschichte. Also es ist jetzt wieder ein nicht peronistischer Präsident, ist jetzt wieder einer, der nicht die Industrialisierung unterstützen will, sondern lieber wieder die Märkte aufmachen will. That was all. Wow, that was true. So the plan of his plan, Macri's plan, it's again opening the borders, and it means two things at the same time: opening the borders to international products again, so national industry can't compete, and also opening the borders to be again included into the war. Like we had this before with Kirchnerismo, we have this politics of protecting borders, and also in an economic way, I mean, not in a migrant way, and also we have this idea of getting more closer to Latin American leaders than to European or US leaders. Macri thinks that we have to go back to this very prove as failure relations with Europe and the US. Das heißt, es gibt jetzt praktisch so eine doppelte Öffnung, einerseits eine wirtschaftliche Öffnung, so wie vorher eben auch, soll jetzt der Markt wieder für ausländische Produkte geöffnet werden, aber auch so eine politische Öffnung nach draußen, dass man nicht mehr sich bloß wie vorher an Lateinamerika hauptsächlich orientiert, sondern sich eben wieder an den Weltführern, irgendwie den europäischen Staatsoberhäuptern orientiert und mit denen zusammentut. So this economic aperture also came with cuts. He of course canceled investment in education, in research, in health. He also cut the subsidies for disabled people, single mothers, some others. Das geht einher mit so einer ziemlich auch so einer Kürzungspolitik, die auch genau zu diesem Kanon dazugehört. Also genau das, was vorher auch schon passiert war, die Forschung, Bildung, Gesundheitsinvestitionen werden zusammengestrichen und auch so Sachen wie Unterstützung für Behinderte, für alleinerziehende Mütter und so weiter, das geht, wird alles gerade abrasiert. He and repression became tougher, especially using, it's legal to repress now using two laws. One is previous, one is from Kirchnerismo, and is the anti-terror law, which is something that almost all the country have. It was also like a demand from the US, and it was allegedly made to fight terror, but it's actually used to repress social movements. So, es gibt jetzt auch eine härtere Repression, die legalisiert ist im Sinne davon, dass man sich auf zwei Gesetze stützt. Das eine ist noch aus kirchnerlistischer Zeit, dass eigentlich diese Antiterrorgesetzgebung, die um 2008 überall in Lateinamerika eingeführt wurde, auf US-Druck, eigentlich angeblich dafür da, gegen Terror vorzugehen, praktisch aber eigentlich nur eingesetzt wird gegen soziale Bewegungen. And the other law was created by Macri Management, as he called it, and it's the protocol anti-piquete. It's more thought for the city of Buenos Aires, all the provinces, when they want to make a piquete, when they want to cut the street and burn things there, they go to the city of Buenos Aires because it's where the actually government is. So it was more like a law to satisfy middle class demand. Ah, we want to go to war, we don't want to have to take the 10 subways, it doesn't work, everything is cut down. So he declared the anti-piquete, and it means that if we cut a street and the police tell us to open it again, and we don't, police has the right to shoot, to repress. Und das zweite ist jetzt wirklich eine eigene Schöpfung dieses Macri, dieser Macri-Regierung, die sie aber selber auch Management nennt, gar nicht Regierung. Ist einfach auch so ein Zugeständnis ist an diese Mittelklasse-Wähler in der Hauptstadt, wo die meisten sozialen Proteste eigentlich dann auch hingehen, also sozusagen aus der Provinz in die Stadt rein. Und wo dann eben genau diese Mittelklasse-Leute sagen, oh mein Gott, dann ist hier mal alles blockiert und jetzt hat Macri halt so ein Protokoll gegen Piquetes ausgegeben, das einfach heißt, wenn irgendwo Blockaden sind und die Polizei die Räumung verlangt, dann kann sie nach 20 Minuten dann auch schießen. Also erstmal mit Gummi geschossen, aber man weiß das in Argentinien immer nicht so genau. the incredibly successful counter face of this is that we have the visit of Merkel for the first time in 18 years in Argentina, and Macri is selling that as a really extremely great moment. It's the first since 2002 Schröder was there. 2000, it's 16 years then. Yeah, okay. 16 years, no, 18. I'm not good with numbers. And I teach economy, that's a problem. That picture you see there is a funny moment where my beloved president told her a joke about football and she didn't get it. And she was like, Vas, and the journalist took that picture, which is extremely great. So, das heißt, es gab dann diesen Staatsbesuch von Merkel, was der erste Besuch eines deutschen Staats überhaupt ist, seit 2002 Schröder da war. Dieses Bild fängt diesen Moment ein, wo Macri, also dieser neue Präsident, Merkel jetzt einen Witz, einen Fußballwitz erzählt und sie versteht ihn nicht und sie sagt so, was? Yeah, so that moment. Wirklich so peinlich ist. And the other great achievement is that he was invited to the G20, which was very embarrassing and pathetic because he was not invited as a participator to really participate and talk and give talks and be part of the 20. He was like a 23rd, no one cared about him, he couldn't talk, he couldn't vote, we are not part of the G20, he was just there as a seer, as a watcher, as a guest. Yeah, and he had the great idea to say that next time, the next G20 meeting will be in Buenos Aires, which is terrible for us because we're a poor country and we can't afford the demand of security that these leaders have. Actually, we spend a lot of money with Merkel visit because she demanded us to create a system to protect her from terror attacks in Argentina. Ja, das, Macri war dann auch bei den G20 eingeladen, worauf er super stolz war, aber ist eigentlich super peinlich, weil er war da gar nicht als Mitglied, also einfach 20 plus irgend sowas, einfach mehr so als Gast, als Beobachter oder sowas dort, hat sich da aber tierisch was drauf eingebildet und hat dann umgedreht dafür gesorgt, dass G20 nächstes Jahr tatsächlich in Buenos Aires ist. Das, was sich eigentlich Argentinien wirklich nicht leisten kann, also gerade die Sicherheitsbedürfnisse all dieser Staatsoberhäupter, das ist einfach unfassbar teuer. Und das war jetzt auch schon bei Merkels Besuch durchaus ein Riesenproblem, weil sie da eben auch vor irgendwelchen angeblichen Terrorattacken geschützt werden sollte, was auch alles Quatsch ist, glaube ich, dort in der Form. Just a small story, when they cut the street to protect Merkel, when she was moving around the city, we all were shouting to police to apply the protocol anti-piquete, because they were actually cutting the streets against us. Also als dann sozusagen die Straßen gesperrt wurden, um Merkel da durchzukommen, haben dann protestierende Leute wirklich gerufen, sie sollen doch jetzt bitte mal dieses Anti-Piquette-Gesetz anwenden, wo jetzt gerade die Straße blockiert ist. So of course, all these, you saw that people in that documentary, we are really people who manifest and protest. Of course, all the measures that Macri has been taking until now were actually answered back from the population with mass protests. We were in some of them in March. We have a rally like for 10 days, one day every really giant populated manifestation. But actually what is happening right now, especially for the working class, is that Macri created a great system to cooptate the big unions, the Peronista big unions, with many different, agreement with them, basically money in the middle, right? He actually managed to cooptate them, so now the workers need to fight the state without the unions. They had to disaffect from the unions and to reorganize in a different way because the unions are not answering the demands of the workers. So, es gibt jetzt wirklich Massenproteste die ganze Zeit, seit Macri an der Regierung ist. Also wir haben selber an einigen im März teilgenommen, wirklich tagelang immer wieder Hunderttausende von Leuten auf der Straße waren. Aber das Problem ist halt, dass das Macri geschickt war darin, dass er die Gewerkschaften, diese großen Gewerkschaftsverbände, diese peronistischen, von Anfang an ins Boot gekriegt hat, einfach Deals mit denen gemacht, die sehr effektiv darin sind, dass wir jetzt auf seiner Seite stehen im Grunde. Das heißt, dass die Arbeiter, die unzufrieden sind, ohne die Unterstützung der Gewerkschaften eigentlich kämpfen letzten Endes. Also das ist zwar oft in dem Rahmen, aber die Gewerkschaften führen das nicht an. Also es geht jetzt eher darum, sich irgendwie um die herum zu organisieren halt. So we brought here like three cases of Just a moment. No, it's okay, don't worry. We brought here like three examples of recent fights. One is the CONICET. CONICET is the National Research Council for the one I work, for example. And it was closed during the 90s. I mean, open but without money, basically. Then open during Kirchnerismo. And Macri decided to cut the budget of it really in a really high way. So we protest. We occupy the building and we demand to the president of CONICET to sign an agreement with us saying that they were not going to kick us out and they were going to increase the numbers of researchers every year as they agreed to do in 2010. Dann nehmen wir drei Beispiele mit für aktuelle Auseinandersetzungen, die es ja gerade gibt. Das erste ist CONICET, was so diese Forschungseinrichtung ist, wo auch Magi arbeitet zum Beispiel. Die irgendwann in den 90ern mal ohne Geld gestartet wurde als Forschungsrat unter den Kirchen, dann tatsächlich funktioniert hat eine ganze Weile und jetzt von Magli halt mit krassen Kürzungen bedroht wird, wo es einfach wirklich hauptsächlich darum geht, die meisten Leute rauszuschmeißen. Die haben das besetzt, haben das 5 Tage besetzt gehalten, bis Magli sich dann bereit erklärt hat, eine Vereinbarung zu unterschreiben, dass auf jeden Fall erstmal niemand entlassen wird und dass sie sogar, so wie vorher vereinbart, die Zahl der Leute dort immer weiter erhöhen. Did you finish with CONICET? Yeah. Okay, the second example is AGR Clarín. Clarín is the most important newspaper we have. It's actually kind of conservative, and it's not really good, but it's the most popular one. It's like that, probably all around the world. You probably have your own Clarín here, which is? Yeah, the Bild-Zeitung, aber also, gut, also es geht jetzt um AGR Clarín. Clarín ist die größte Tageszeitung in Argentinien, sehr konservativ, eigentlich nicht so toll. Aber ja, mit der Bild-Zeitung eigentlich nicht zu vergleichen, was, also Clarín ist nicht so dumm, also ist schon noch qualitativ ein bisschen besser eigentlich. The Clarín is actually a media group, it's not only a newspaper, they have like 10 TV channels, like 12 radios and many other things, like they are the owner of internet provider, they have a lot of das things. Das ist einfach mehr so ein Medienkonzern, die haben auch mehrere Fernsehsender, Radiostationen und Internetportale gehören noch außerdem. AGR was one of the print shop of Clarín and they decided to close it allegedly because it was not profitable, which is a lie because I have told you that Clarín is one of the most important economic groups in Argentina. So they actually tried to close that one because it was a very politicized plant, a print shop, and it is always better to take your business to a place where people don't with a high unemployment rate, so they can work cheaper, they won't complain, and they will just do it. They will run away from leftist parties because they will be afraid of being kicked out from the plants. So, die wollten eigentlich ihre Druckereien schließen mit der Ansage, die also angeblich wäre irgendwie pleite, was natürlich Quatsch ist, weil dieser ganze Konzern auf keinen Fall pleite ist gerade. Aber es ging eigentlich eher darum, diesen Standort loszuwerden, weil da waren die Leute sehr organisiert, sehr politisiert drin und man wollte den Betrieb woanders wieder eröffnen, wo dann eben mehr Arbeitslosigkeit ist drumherum, wo die Leute billiger arbeiten und auch nicht so viel Ärger machen halt. Of course, what workers did was occupying it, because once you start recovering one factory, then the thing never goes. It always is around, so it's always an option, that's why it's good to start doing it. I mean, workers were pushed into this horrible economic condition I described before, but now occupying the factory and running it under workers' hands is actually a real everyday option that workers have. So they thought about running AGR Clarín, even without Clarín, but the repression was extremely hard. Police stood on the next walls pointing at workers inside the factory, so they decided to protect their families because they were there occupying the factory with their families and pacifically leave the plant. So we lost that one, basically. So, und die Situation ist aber eben, dass tatsächlich gerade einfach dieser Gedanke da ist, dass man Betriebe setzen kann. Deswegen ist das ja auch so mächtig, wenn Leute erstmal damit anfangen, greift das durchaus um sich. Also man braucht dann gar nicht mehr diese krasse Situation von 2001, damit das sofort wieder losgeht, wenn Leute das machen. Und entsprechend war hier auch die Repression dann sofort total krass. Das heißt, ist dann wirklich riesiges Polizeiaufgebot, auch wirklich mit scharfen Waffen, die von den Hauswänden auf die Leute gezielt haben, dann da wirklich aufgetaucht. Und dann haben die Leute im Betrieb dann beschlossen, sie gehen da lieber wieder raus. Also sie wollten eigentlich durchaus das Ganze ohne Clarín weiter betreiben, aber sie haben da wirklich das Ding auch mit ihren Familien eigentlich erst besetzt gehabt und wollten jetzt nicht deren Leben riskieren, haben sich dann zurückgezogen. Also wir haben das leider verloren sozusagen. And the last example is Pepsi Company. You probably know it because it's running all around the world. So Pepsi has 12 12 or 11, I never remember. 12 plants in Argentina, and they decided that one was insolvent, which is a little bit of a lie, because Pepsi is not insolvent anywhere around the world, by the way. And the problem was the same with the other one. That Pepsi plant was extremely politicized around one of the Trotskyist parties. So AGR Clarín was more connected to Partido Obrero, which is one of the Trotskyist parties of the three that are together in defeat. And this one was more connected with PTS, which is another of these big Trotskyist parties that are inside FIT. So they said that this plant was not profitable anymore, so they decided to close it. The repression was also hard. Workers were cutting the street on the one the factory is, the plant, the producing plant, and police came and really attacked them. The weird thing is that they were, FIT has congressmen and congresswomen, I hate to say congressmen actually, so they also, actually, she's one of those. They also actually repressed congressmen that were walking in this demonstration with the workers. Also das dritte Beispiel ist Pepsi, also ganz ähnliche Situation, auch ein Werk zumachen wollen, ein von ihren 12 Werken in Argentinien, haben auch behauptet, es wäre insolvent, was natürlich Quatsch ist. Pepsi ist nicht insolvent, auch nicht in Argentinien. Und auch da war die Idee eigentlich ganz genauso, einfach eine sehr politisierte Belegschaft einfach loszuwerden. Bei AGR Clarín ist es halt Partido Obrero hauptsächlich gewesen, die das organisiert haben. Also eine von diesen drei großen trotzkistischen Parteien. Bei Pepsi ist es die PTS. Das haben wir hier auch, diese Wandmalerei, diese Wahlkampfmalerei, diesen Zusammenhang herstellt. Und es ging jetzt eben auch wieder darum, das einfach zu verlagern irgendwohin, wo das eben nicht so aussieht. Und die Leute haben vor dem Betrieb dann einfach eine Straßenblockade gemacht, an der auch Abgeordnete der PTS auch teilgenommen haben. Also Miriam Breckmann hier links ist halt eine von ihnen. Und das wurde trotzdem einfach so zusammengeknüppelt eigentlich in dem Sinne. Das war wirklich ziemlich brutal. So Pepsi, we didn't lose, but we didn't win. It's a weird situation. Justice intervened, saying that the workers may have the right to protest because the company didn't do what they had to do. We have a bankruptcy law, and the company didn't comply with that law. You probably have this one here too. And so the justice decided that we have to wait until they decide what they are going to decide, basically. Also es ist noch nicht wirklich klar, wie das jetzt ausgegangen ist, weil im Grunde die rechtliche Lage noch so in der Schwebe ist. Die Justiz hat entschieden, dass die Insolvenz nicht sauber durchgeführt wurde, also dass das einfach gegen das Insolvenzrecht dort auch alles verstößt. Die wurden nicht informiert vorher und so weiter. Also das ist noch nicht klar, das kann immer noch so und so ausgehen. So beside all this, that looks horrible, the president or the party of the president, let's change party, won, had a very good election the last, like 3 weeks ago. We had parliamentary elections, and the ruling party had actually very good elections, even with this economic situation or pre-crisis. Also trotz dieser Situation hat aber Macri's Partei jetzt bei diesen Vorwahlen, die gerade erst vorletzte Woche waren, für die Parlamentswahlen im Oktober einfach klar gewonnen, eigentlich fast überall. Also diese das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, die heißt Cambiemos, also im Grunde so wie Change, einfach wirklich so. Also das sieht leider auf dem parlamentarischen Level immer noch so aus. You want to show the video? You can do that. Okay. It's your nochmal so eine kleine Impression von diesem Kampf bei AGR Clarín. Also ist jetzt ein bisschen traurig, weil man weiß, dass es geräumt wurde, aber die haben halt, als das gerade noch passiert ist, halt so ein Video gemacht, wo sie diese Szene nachempfinden, die bei den Simpsons in dieser Folge, wo das Kraftwerk bestreikt wird, wo sie dann alle draußen protestieren und wo Lisa dann irgendwann mit der Gitarre da sitzt und singt, they have the plan, but we have the power. Und genau das haben sie mit der Sängerin Vanessa Cook nochmal nachgestellt. Ups, Moment. Also sehr liebevoll nachempfunden, auch wirklich bis ins Detail. Und man sieht eben auch im Hintergrund dann die Parteifarm, Partido Obrero, deren ganze Suborganisation, auch so ein paar Piqueteros-Organisationen, die da halt auch mit vertreten sind. Contra el diablo mañana. Ja, renitenteste Arbeiterklasse ever, auf jeden Fall. The most renitent working class ever. Ja, jetzt will ich zum Schluss noch kurz auf diese Buchübersetzung eingehen. Könnt ihr einfach noch ein bisschen Fragen, Diskussion, sowas machen. Im Original ist das von 2004, das heißt, die 10 Beispiele da drin sind aus dieser ersten Besetzungswelle, aus dieser ersten Generation sozusagen. Ist sehr viel O-Ton, sehr viel Innenansicht, was glaube ich sehr lehrreich ist, wenn man sowas irgendwie woanders lostreten will, wie Leute selber zu verhalten, wie sie das wahrgenommen haben. Die Beispiele wären heute nicht mehr ganz so repräsentativ, also da waren noch mehr nicht so egalitäre Organisationsformen drin, das ist also heute eher in der Minderzahl, aber Bluckmann ist zum Beispiel drin, Sanon Fasimpat ist zum Beispiel auch drin. Von dem Buch gab es dann 2007 eine englische Übersetzung, eine US-Übersetzung, die waren nicht so toll. Da haben sie auch so ein relativ bescheuertes Vorwort von Naomi Klein noch drin, das haben wir für die deutsche Version jetzt einfach rausgeschmissen, weil es wirklich echt nicht geht, und habe es dann mit Margit zusammen versucht, wieder eher an dieses Original ranzubringen, also wirklich auch mal diese ganzen Sachen, die sie auch so rausübersetzt haben, einfach wieder reinzumachen. Und außerdem habe ich ein sehr ausführliches Vorwort geschrieben, wo es einerseits darum geht, das mal so ein bisschen zu aktualisieren, was in der Zwischenzeit passiert war, also auch viel von dem, was die Leute dann bei den Interviews dort erzählt haben, was sie auch meinten, was in so eine Aktualisierung rein müsste. Die haben alle gesagt, das Verhältnis zur Regierung muss unbedingt zum Thema werden, das ist sicher auch lehrreich für Leute, die das anderswo machen wollen, und eben auch diese anderen Einrichtungen, die Schulen und so weiter, das kommt dann alles mal drin vor. Und die Überschrift dieses Vorworts ist aber doch nicht hier bei uns, weil ich davon ausgehe, dass das hier so die erste Reaktion ist, die man in Deutschland darauf kriegt, auf diese Geschichten. So, na, die da in Argentinien, die sind da ganz anders, die haben eine ganz andere Mentalität und Fußball und weiß ich nicht. Und einfach sagen kann, ja klar, es ist anders, es ist ein ärmeres Land auf jeden Fall im Vergleich, es ist in so einer halbkolonialen Abhängigkeit nach wie vor am Receiving End vom Imperialismus sozusagen. Aber die Ähnlichkeiten sind halt auch zahlreich, es gibt genauso diese großen quasi Staatsgewerkschaften, die Arbeitskämpfe, Streiks, Besetzung eigentlich ausbremsen sollen, die sowas eigentlich auch verhindern im Grunde die ganze Zeit. Es gibt auch da, hier genauso ein Insolvenzrecht, in dem das sogar vorgesehen ist, dass eine Belegschaft im Rahmen des Insolvenzverfahrens den Laden übernehmen kann. Das sagt ihnen bloß nie jemand, also die Option ist sogar legal vorhanden durchaus. Und auch hier gäbe es halt eine ganze Menge an Geschichte vorher wieder zu entdecken, wenn man sowas erstmal macht. Also auch in Argentinien waren viele Sachen schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten und die Leute haben dann erst entdeckt, ah, da gibt es ja Vorbilder, da gibt es ja eine Tradition und so weiter. Auch hier ist früher durchaus sowas immer wieder mal passiert, auch in der Gegenwart, das ist halt bloß nicht so sichtbar. Hier gab es auch mal den März 1919, wo das fast im ganzen Land eigentlich schon passiert war. Das wäre auch mal noch ein Thema für eine andere Veranstaltung vielleicht. Hier einfach mal noch ein paar Beispiele, wo das sonst passiert ist oder ob das passiert. Was vielleicht bekannt ist, ist das Beispiel Viomé in Griechenland, in der Nähe von Thessaloniki, so eine Baustofffabrik, wo dann eben auch wegen Zulieferboykott klar war, das geht so nicht weiter, die dann einerseits inspiriert von diesem argentinischen Vorbild, da ist dann auch wirklich mal Saúl Godoy von Sanon, von diesem Betrieb mal vorbeigekommen, hat dem mal erklärt, wie es geht. Aber auch weil dann so anarchistische Zusammenhänge aus Thessaloniki gemeint haben, wir können euch aber Seife und Waschpulver abkaufen, das lässt sich ja prima herstellen in so einem Betrieb, ziemlich billig. Das funktioniert erstmal prinzipiell für die so grundsätzlich. Diese Produkte gibt es auch in vielen linken Zusammenhängen mittlerweile zu kaufen, auch einfach im Webshop vom, also hier auch, oder im Webshop vom Neuen Deutschland oder so, also wirklich präsent. Die haben aber dort genau auch dieses Problem mit so einer möchte gern linken Regierung sozusagen jetzt, die eben auf dem Papier sagt, wir sind für sowas, wir unterstützen sowas, praktisch aber sogar eigentlich eher dagegen wirkt. Also die sind auch die ganze Zeit davon bedroht, jetzt irgendwie dann doch ausmanövriert zu werden. Die brauchen sämtliche Unterstützung, die sie kriegen können. Es gibt weitere Beispiele in vielen anderen Ländern, gerade in Bosnien, in der Türkei, in Italien, Frankreich, auch anderswo. Hierzulande gibt es unspektakuläre Sachen wie die Flugzeugwerke in Speyer, die mal eine Weile in Belegschaftskontrolle waren, das ganz ohne viel Theater passiert, einfach auch eher so eine klassische Genossenschaftsorganisation mit Hierarchie und allem drum und dran und natürlich auch für die Rüstungsindustrie produziert, also jetzt vielleicht nicht so ein super Beispiel oder so, aber sowas gab es hier auch. Besseres Beispiel ist vielleicht Strikebike in Nordhausen vor 10 Jahren, wo Leute halt so eine Fahrradfabrik übernommen haben. Das lief nur 3 Jahre, ist aber trotzdem durchaus lehrreich aus 2 Gründen. Das eine ist, der schöne Hack am Anfang einfach erstmal 100 Tage lang Betriebsversammlung zu machen, was einfach offiziell eben keine Besetzung ist. Das durchaus, also genau solche Sachen lohnen sich dann nachher zu wissen durchaus, wenn sowas passiert. Und das andere ist, dass man es dort geschafft hat, von der Lokalpolitik Unterstützung zu kriegen. Das heißt, die dortige Linkspartei hat das eben auch mit Subventionen unterstützt, diesen Betrieb, sonst hätte der nicht mal diese 3 Jahre überlebt. Das ist also sehr viel komfortabler als, glaube ich, in allen anderen Ländern, dass man darauf spekulieren kann, vielleicht, dass da was herkommt, wo die halt über solche Möglichkeiten verfügen. Und es gibt noch ein aktuelles Beispiel in Hannover, wo eine Biobäckereikette zugemacht werden soll. Auch so ein krasses Spekulationsopfer, glaube ich, gerade. Alteigentümer ist gar nicht mehr auffindbar, es konnte niemand regulär überhaupt die Insolvenz anmelden. Dann haben die Leute in einer Filiale beschlossen, sie machen einfach weiter, sie backen weiter, sie verkaufen weiter, haben sich auch an die Kundschaft gewandt, da auch sehr viel Unterstützung bekommen, so einen Solitopf eingerichtet, damit erstmal demonstriert, dass sie es können, dass sie das selber weiterführen können und dann die Insolvenz selber angemeldet. Und da ist jetzt die Lage, dass der Insolvenzverwalter sich das anschaut. Und die haben eigentlich, wenn die Option auf dem Tisch ist, gar nicht was dagegen, weil dann müssen sie sich erst, nicht erst noch nach einem Investor suchen. Die haben jetzt einfach schon die Leute, die es machen wollen. Der prüft das tatsächlich schon darauf hin, ob das so weiterlaufen kann. Das heißt, genau diese Lektion erstmal zeigen, dass man es macht, dass man es machen kann, dass es dann läuft, was dem Insolvenzverwalter auch signalisiert, wenn er das jetzt so entscheidet, fällt es nachher nicht auf ihn zurück, wenn es dann kaputt geht oder so. Das ist, glaube ich, immer so der entscheidende Schritt da drin. Und die haben hier recht schmissige Ansagen, also hier unten auf dem Flyer, den sie rumgereicht haben, falls man das nicht lesen kann, Aufruhr, Widerstand, es gibt kein ruhiges Investorland, ist so für deutschen Arbeitskampf schon ziemlich funky, würde ich sagen. Und, aber ich finde die ganze Bäckerei durchaus auch eine gute Ansage, also den Slogan haben wir schon, der passt da vielleicht noch ganz gut drauf. Ja, das wäre es jetzt erstmal soweit mit der Vorstellung dieser ganzen Betriebe und dieser Geschichte dahinter. Und ja, können dann gerne noch Fragerunde und so weiter machen. Aber erstmal, ja, danke für die Aufmerksamkeit bis hier.